Die Hauptsache war wohl, dass er bis zum letzten Augenblick einen derartigen Ausgang überhaupt nicht für möglich gehalten hatte. Er hielt sich unentwegt für den Überlegenen und ließ sich nicht träumen, dass zwei arme und schutzlose Frauen sich seiner Macht entziehen könnten. Zu dieser Überzeugung trugen seine Eitelkeit bei und jenes übermäßige Selbstbewusstsein, das man besser Selbstverliebtheit nennen sollte. Pjotr Petrowitsch Luschin, der sich aus kleinen Verhältnissen emporgearbeitet hatte, besaß die krankhafte Angewohnheit, sich selbst mit Wohlgefallen zu betrachten und schätzte seinen Verstand und seine Fähigkeiten sehr hoch ein. Ja, er betrachtete sogar sein Gesicht zuweilen, wenn er allein war, mit Liebe im Spiegel. Am meisten in der Welt aber liebte und schätzte er sein durch harte Arbeit und allerhand Machenschaften erworbenes Geld. Dieses stellte ihn nach seiner Meinung auf die gleiche Stufe mit allem, was höher stand als er. Indem er Dunja voll Bitterkeit daran erinnerte, dass er sich entschlossen hatte, sie trotz der üblen Gerüchte über sie zu heiraten, sprach Pjotr Petrowitsch vollkommen aufrichtig aus, was er dachte. Er empfand sogar eine tiefe Entrüstung über solch einen tiefen Undank. Als er damals um Dunja angehalten hatte, war er von der Grundlosigkeit aller dieser Klatschgeschichten schon überzeugt gewesen, die zudem von Marfa Petrowna öffentlich widerrufen und vom ganzen Städtchen, das Dunja warm in Schutz nahm, ohnehin längst als unwahr erkannt und abgetan worden waren. Er hätte es jetzt auch nicht geleugnet, dass er damals schon dies alles gewusst hatte. Aber trotzdem rechnete er sich seinen Entschluss, Dunja zu sich zu erheben, hoch an und hielt ihn für eine große Tat. Indem er dies nun gegen Dunja ausspielte, sprach er nur einen im Geheimen bereits lange gehegten Gedanken aus, und er konnte nun einfach nicht begreifen, dass die anderen seine heroische Tat nicht mit gleicher Bewunderung betrachteten. So war er denn auch zu seinem ersten Besuch bei Raskolnikow mit den Gefühlen eines Wohltäters gegangen, der sich anschickt, die süßen Früchte seiner Heldentat zu ernten und schmeichelhafte Komplimente in Empfang zu nehmen. Und auch jetzt noch hielt er sich, als er die Treppe hinabstieg, selbstverständlich für im höchsten Grade gekränkt und verkannt.